Deutschlandradio Kultur. Politisches Feuilleton. Die selbstverletzte Würde des Netznutzers von Rolf Schneider. Unter älteren Ostdeutschen ein beliebter Gesprächsgegenstand ist die Idee, das Ministerium für Staatssicherheit des Erich Mielke wäre bereits im Besitz jener elektronischen Technik gewesen, die heute existiert. Die riesigen Archive mit ihren Karteikarten, Aktenordnern und laufenden Protokollen hätten dann Platz auf ein paar Festplatten gefunden. Einzeldaten wären abrufbar gewesen durch einen Mausklick. Die hinter verhängten Fenstern lauernden Beobachter, üblicherweise eingesetzt in zwei Schichten, wären ebenso überflüssig geworden wie Überwachungskameras, Richtmikrofone und Spitzel. Alle Angaben über sich hätten die Observierten nämlich selber geliefert. Ihren Tagesablauf, ihre Aufenthalte, ihre Ansichten, ihre Sorgen, Erfolge, Begierden und Aversionen hätten sie einem der sozialen Netzwerke mitgeteilt, in die sich die Stasi dann bloß noch hätte einklinken müssen. Die Stasi gibt es nicht mehr. Die drei Geheimdienste der Bundesrepublik Deutschland interessieren sich für das Privatleben gewöhnlicher Bundesbürger nicht oder noch nicht. An die Stelle der Stasi sind die Ausnutzer der digitalen Netzwerke getreten, also Marktforscher, Vertriebscenter, Werbefirmen und Personalchefs. Sie alle wissen über den jeweils Behelligten, so heißt es, oft mehr als dieser selbst. Wer sich in den digitalen Ozean der Homepages, Tweets, Blogs und Posts begibt, ist überwältigt von dem Maß an Selbstentblößung, das er dort findet. Die Bereitschaft dazu gerät deutlich größer, je jünger die Teilnehmer sind. Das hat nichts mit nachlassender Scham zu tun. Die ältere Generation tut sich bloß schwerer im Umgang mit Rechner, Tablet und Smartphone als die Jüngeren, die mit der Digitalisierung groß geworden sind. Die allgemeine Mitteilsamkeit scheint freiwillig, ist es aber nicht. Es existiert ein Zwang zur Anpassung durch die Gruppe und das Milieu, in dem sich der Einzelne bewegt und der, wenn er sich verweigert, seine soziale Isolation riskiert, was er schon aus Karrieregründen fürchten muss. Nun gibt es Leute, die das alles verteidigen. Über Facebook habe sich der arabische Frühling organisiert. Freilich, Massenproteste gab es vielfach auch schon in vordigitaler Zeit. Ein anderes Rechtfertigungsargument lautet Transparenz. Sie gilt als Förderung von Demokratie und in der Tat erleichtert das Internet die Kontrolle der politisch Mächtigen. Auch die freundliche Einrichtung des Whistleblowings verdanken wir der Digitalisierung. Ist aber WikiLeaks zwanghaft gekoppelt an jenen allgemeinen Exhibitionismus auf Facebook und das Gestammel auf Twitter? Ist jenes elektronische Massengebrüll namens Shitstorm schon demokratisch, wenn es dabei um Politisches geht? Die Transparenz der sozialen Netzwerke betrifft weniger die Staatsmacht als das individuelle Leben. Die Privatheit, eine der großen Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters, wird durch das Netz demontiert. Selbst die Intimsphäre wird ständig verletzt, durch die Verletzten selber. Eigentlich ist sie gesetzlich geschützt, als unverzichtbarer Teil dessen, was unsere Verfassung die Menschenwürde nennt. Die ersten beiden Artikel lauten: Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Was aber, wenn sich die Menschen ihrer Würde ihrerseits entledigen? Die innig heimliche Nähe von Stasi und Internet beschreibt übrigens auch der US-Autor Jonathan Franzen in seinem jüngsten Roman Unschuld. Und ein anderer Amerikaner, der Schauspieler George Clooney, hat neulich gesagt: Lieber eine OP als eine Facebook-Seite. Darüber lässt sich nachdenken.